Er ist ein recht machtloser Held, ein Matrosenhemd unter schamlosen Mächtigen, die die Welt beherrschenden Mächte. Doch verändert er diese Welt in eine Richtung, die denen, die recht gerne sprechen, echt nicht gefällt. Yeah. Trotz dessen seit dem Jahr gegen schrankenlose Überwachung. Schon so einen Text zu schreiben macht mich in Anbetracht der Systemüberwacher zu einem systemkritischen Lügenverfasser. Gegen polliger Gedanken über verwandte Sendemassen gibt ihnen die Macht den Verdachtsmoment, dass sie meinen verdammten Schwachpunkt kennen. Dass ich individuell bin und nachdenke, dass ich Texte verfasse und andere zum Nachdenken anstrengen könnte. Ja, kann schon sein, darauf wird trotzdem geschossen. Kunumbein, Fallschein, Bullseis. Es ist ein Nebeneffekt, dass ein Dutzend unschuldiger Zivilisten an diesen Wunden verreckt. Viel erreichen wir nicht, doch die Geschichte wird uns Recht geben. Uns Recht geben, wir sind schon heute durchschaubar aus Nachtsichtgeräte. Bitte lächeln Sie jetzt nicht in die versteckte Kamera, damit man gesichtsbiometrische Daten über ein Programm erfassen kann. Er macht es sich bequem in einem Sessel in einer 7-Millionen-Stadt. Die Skyline illuminiert durch das Hotelzimmer Lotionglas. Er ist bereit, diese Welt zu verändern. Er ist bereit zu erzählen über totalitäre Überwachungsmaßnahmen eines Global Player States. Über interne Hahnenkämpfe und gewinnabwerfende schwarze Netze. Über Massenmetastasen und Rechenzentren. Er hat so vieles zu sagen über handfeste Beweise. Regenbogenfarben schimmert die Skyline auf seiner Brille. Er spricht seine Muttersprache. Es ist die Volksrepublik China. Doch ist begeistert von der funkelnden Stadt, würde gerne hier bleiben und hat ein Visum beantragt, weil man ihn in seiner Heimatstadt für seine Konsequenz verjagt hat, Outlaw. Nur ist China besser. Ob ihm bewusst wird, dass er historisch wird, ob ihm mummelig ist bei dem Gedanken, dass sein altes Leben mit dem Flötespielen stirbt. Ich mein, nach all den Möglichkeiten der Regierung fehlt nur noch die 9-11-Verschwörungstheorie mit Termit und Triebwerken für einen größeren Ziel. Fails Flag, Fails Flag, vieles hat die Welt erschüttert wie Naturgewalt. Wir füttern uns mit Medien, verlieren uns in Schwarmverhalten, haben Angst. Haben Panik eingepflanzt vor Terror, Mikrowellenstrahlen aus dem All und Chemtrails vor verwandten Endgeräten, die unser Leben bis ins Privateste aufnehmen. Wir haben Angst vor den Möglichkeiten, denn sie sind zu extrem, uns zu diskutieren, weil wir Kritisches erzählen, uns Menschen bloßzustellen, das Recht zu verlieren, ein Geheimnis zu teilen oder doch zu behalten, es abzustreiten, wird doch wie ein abgebranntes Streichholz unhaltbar erscheinend. Telekommunikation, parasitär unterwandert, Rechner, Router, Feuer, was gekapert und verwandelt, das Internet in ein Waffensystem, das überall prangt wie einst Nazis-Emblem. Mit frisierten Produkten, die die Branche zu zivilen Suchmaschinen zu machen. Zudem, was schwarze Netz zum Saugen braucht, wie eine nymphomane Schlampe, die täglich 1000 Ticks kaut. Bewegungsmuster erstellen, ihre Internetnutzung einscannen, gezielte Angriffe gegen verdeckte Parzellen. Die würden aller Menschen ihre Gier unterstellen, ihrer Angst um ihrem Schutz, ihren nutznießigen Zielen über die Verfassung zu stellen. Steuerfinanzierter Verfassungsbruch, um Vorteile zu schaffen. Sensibles Daten durchsucht, fühlt dich gut, wenn du googelst. Du kämpfst gegen Tunichtgute. Snowden war ein Hüller, der Entdecker einer neuartigen Krankheit. Doch ein Mittel dagegen fehlt hingegen, der Online-Den Menschheit, vielleicht sollte man Pros und Contras abwägen, die unerwünschten Nacktheit. Ein harter Job für Überwacher, wenn andere unbeobachtet fühlen, die Beine spreizen. Hashtag keinerlei Unrechtsbewusstsein / watchwithweb.com. Nein, jeder Mensch ist ein Abgrund und es schwindelt ein, wenn man hineinschaut. Ich lese schon lange nicht mehr Martin Luther King, ich lese die Chroniken des Pinguins von Marc-Uwe. Das mit dem Flugplatz trifft hier weitestgehend den Sinn. Ich vermiete Edwards Zimmer 1408. Und die Blätter der Drohne scannt die Bewegung am Boden. Und der Typ in Las Vegas tut den Stick auf. Und aufgrund von Metastasen, Metadaten, Analysen stirbt ein Mensch, doch es ist egal, weil wir sicher schlafen können jede Nacht, weil wir sicher surfen können, wenn der Staat auf uns aufpasst. Wir schwimmen wie Plankton in den Armen, in den Tentakeln des World Wide Web. Das WWW ist und bleibt ein Waffensystem. Und du kannst nichts dagegen unternehmen.